Das sind unsere aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Fahrbahnerneuerung wird fortgesetzt, Internationaler Frauentag und Schamalow und Erichshagen mit Niederlagen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Morgen. Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B6 in Nienburg werden ab dieser Woche fortgesetzt. Dies teilt die niedersächsische Straßenbaubehörde mit. Ab Mitte der Woche wird mit dem Herstellen der Überfahrten im Süden von Langendamm und dem Bereich Nienburg-Mitte begonnen. Dafür wird in beiden Richtungen der Überholfahrstreifen gesperrt. Die gesamte Baumaßnahme wird im Mai 2016 abgeschlossen sein. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Heute ist Internationaler Frauentag. Im Rahmen der Woche gegen Rassismus findet heute um 18.30 Uhr im Nienburger Kulturwerk ein musikalischer Abend mit Begegnung statt. Besonders eingeladen sind Frauen, die sich in der Arbeit mit Flüchtlingen engagieren. Dazu Sprecher des Weser aller Bündnisses, Rudi Klemm. Da geht es sozusagen um Allerweltsgeschichten mit und über und unter Frauen, wo Frauen selber also auch berichten und sich austauschen über sozusagen unterschiedliche Wahrnehmung gesellschaftlicher Diskriminierung und gesellschaftlicher Realität und das Ganze eben auch ein bisschen ironisch und kritisch betrachtet. Und wir freuen uns, dass sozusagen die Organisatoren des Internationalen Frauentages eben auch dieses Thema mit aufgegriffen haben und so das auch zusammenspielt. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Nienburg ist gestern Mittag zu zwei Einsätzen gerufen worden. Sowohl in der Rudolf-Diesel-Straße als auch auf der Ferner Landstraße in Nienburg mussten zwei Personen in Notlage gerettet werden. Beide befanden sich hinter verschlossenen Türen, die von der Feuerwehr notgeöffnet wurden. Der Rettungsdienst konnte sich anschließend erfolgreich um beide Patienten kümmern. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Oberliga der Damen verpasste Trainer Andreas Lorin mit der SG Schamalow einen erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr. Der neue Trainer und sein Team mussten gegen den Tabellendritten aus Aalten eine 3:4 Heimpleite einstecken. Die SG tritt somit auf der Stelle und verbleibt auf einem Abstiegsplatz. In der Bezirksliga mussten die Damen des SBV Erichshagen ebenfalls eine 3:4 Niederlage hinnehmen. Auswärts in Mellendorf nutzten auch zwei schnelle Tore von Denise Lemke zum zwischenzeitlichen 3:3 Ausgleich nichts. Trainer Bernd Papenhausen sah vor allem eine schwache eigene Offensive. Uns ist es nicht gelungen, ruhig von hinten raus das Spiel aufzubauen, den Ball durch die eigenen Reihen laufen zu lassen, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten und wofür der Kunstrasenplatz auch optimal beschaffen war. Wir waren einfach zu hektisch im Spielaufbau und sind also selten gefährlich vor des Gegners Tor gekommen. In der Tabelle bleibt Erichshagen gefestigt Tabellendritter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.